Mein Gebet ist, Vater, my prayer is, Father, dass du sprichst, that it's you that talks, was du sagen möchtest, that you speak what you want to say, dass wir das hören, and was wir hören sollen. And that we hear the things that we need to hear. Danke. Thank you. Amen. Amen. Ich würde gerne mit ein paar Bildern beginnen. I'd like to start out with a couple of slides. Also vor ein paar Wochen war ich zum ersten Mal am Ottenstein Stausee. A couple of weeks ago I was at the Ottenstein Lake for the first time. Mit Greg und den Kindern. With my brother and his family. Man sieht da sehr schön den Staudamm. And you can see the dam here very nicely. Und diesen wunderschönen See. And this really beautiful lake that's hat, behind it. 73 Millionen Kubikmeter Wasser. And it holds 73 million cubic meters of water. Und ist 4,5 Quadratkilometer groß. And it's 4.3 square kilometers. Und wenn man so einen Kajak nimmt und einfach da durch die Gegend paddelt. And if you take a kayak and just go around the bend. Da hat man den Eindruck, man ist irgendwo in Kanada in der Wildnis. You really have this feeling that you're somewhere out in the wilderness in Canada. Das ist einfach Leben, das sind Bäume, es ist ruhig. And there's so much life there, trees, it's very quiet. Kann ich sehr empfehlen. I can really recommend this place. Und das nächste Bild bitte. Und man sieht einfach, wie schön die Gegend dort ist. And you can see in these pictures just how beautiful the surroundings are. Das nächste Bild. Also wenn man da, glaube ich, einen Tag rausfährt, ist man sehr erholt nachher. And you are really very relaxed if you just go there for one day. Das nächste Bild. Da sieht man jetzt die Staumauer, die Schleusen sind geöffnet. And here you see the dam and water pouring over the top. Und das nächste Bild. Und diese Staumauer ist 70 Meter hoch. And this dam is 70 meters high. Und schon gewaltig, wenn man über diese Mauer geht. And it's really very impressive just to walk over it. Da muss ein ziemlicher Druck drauf lassen. Must be incredible pressure of water behind it. Und so ähnlich wird es vielleicht der Thomas gesehen haben in dieser Vision. And maybe a Thomas saw it in a similar way in his vision. Ein schönes Land. About the church, a beautiful landscape and a dam. Und würde dieser Damm auf einmal brechen, dann hätten wir eine richtige Katastrophe. And if this dam would break in one instant, then there would be a catastrophe. Und wir wären überfordert. And we would be overwhelmed. Und so kommt das Wasser durch die Ritzen durch und steigt langsam. And in his vision he saw that the water comes through the cracks and it rises slowly. Und die große Frage ist natürlich, was symbolisiert der Damm? And the big question is, what does the dam symbolize? Und ich glaube, das ist Schuld ist. And I believe that it's guilt. Das Schuld dämpft den Heiligen Geist. That guilt suppresses or quenches the Holy Spirit. Und diese Wassermassen dort. And these water masses. Sind ein Bild für den Segen, aber auch für den Heiligen Geist. Are a picture for the blessing, but also a picture for the Holy Spirit. In der Bibel wird Wasser und Geist als Einheit oft betrachtet. Water in Verbindung. And Spirit in the Bible is always connected. Ja, Genesis 1, 2, der Geist schwebt über dem Wasser. Genesis 1, verse 2, the Spirit of God was above the waters. Johannes 3, 5, wenn du nicht geboren wirst aus Wasser und Geist, kannst du das Reich Gottes nicht erben. Or John 3, 15, if you're not born from water and from Spirit, you can't see the kingdom of God. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, dann werdet ihr die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. And Jesus says to his disciples, stay in Jerusalem and you will receive the baptism with the Holy Spirit. Der Heilige Geist ist wie Wasser. It's like water, the Und er ist in dir, er ist dich. And he's inside of you, he is around you. Johannes 7, 38. And John 7, 38 as well. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, who believes in me, as the scripture says, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. From his body, streams of living water will flow. Und dann heißt es, das aber sagt er von dem Geist, and then it goes on and says, this he said about the Spirit, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, that those should receive who were to believe in him. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht worden. Because Jesus had not been glorified yet. Der Geist ist das Wasser. And so the Spirit is the water. Und was hindert ihn am Fließen? And what hinders him to flow? Und es ist Schuld. It's guilt. Und ich möchte über eine bestimmte Schuld heute sprechen. And I'd like to talk about certain form of guilt, of sin. Die mit hoher Wahrscheinlichkeit uns alle betrifft. And it probably concerns all of us. Und es ist die Schuld, nicht zu vergeben. It's the sin of not being able to forgive or not to forgive. Oder Unversöhnlichkeit. Or to be unforgiveness. Wir singen das Vaterunser. Ich weiß nicht, wie oft das jeder von uns singt so im Leben. We sing the song the Father, our Father. I don't know how many times in our life. Wir finden das in Matthäus 6. You find this in Matthew chapter 6. Und ich würde euch gerne mal die Extended Version vorsingen. And I'd like to sing to you the extended version. Ich singe das jetzt ab der Mitte. I'm gonna sing this from the middle on. Okay. Du brauchst es nicht singen. Okay. Keine Sorge. Oder doch. Okay. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen nicht vergeben. Okay, I'm gonna read this. Das. Das ist die neue Version. So that's my new version here. The extended version. Singt sich irgendwie nicht so gut. Doesn't sing so well. Wenn du nicht vergibst, wird dir der Vater deine Sünden nicht vergeben. Because of verse 14, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Und dazu gibt's keinen Nachsatz. And there is no appendix to that. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das wegerklären kann. I don't know how to explain this away. Ich frage mich nur, was ist, wenn Gott mir meine Sünden nicht vergibt? The question is, what happens if God does not forgive my sins? Wow. Ich meine, welche Optionen habe ich jetzt noch? What are my options? Wenn du nicht vergibst, ja. If you are don't forgive. Das ist wie ein Tod auf Raten. That's like a death in payments. Man bleibt irgendwo stecken im Leben. You stop, you come to a halt in life. Das ist wie eine Lähmung. And it's like being paralyzed. Oder wie ein Gift, das man täglich nimmt. Or maybe like a venom, a poison that you take in every day. Bitterkeit ist in dir. And then there's bitterness inside of you. Und der Heilige Geist wird gedämpft. And the Holy Spirit is quenched. Und der Paulus sagt, Gott hat in Christus, hat uns in Christus mit sich versöhnt. And Paul writes that God has forgiven us in Christ, or has reconciled us in Christ. Und dann sagt er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. And then he says he has given us the duty of reconciliation. Er hat in uns das Wort von der Versöhnung gelegt. He has put inside of us the word of reconciliation. Das ist seine Job description. And that's a job description. Ich bitte euch, lasst euch versöhnen mit and Gott. And he says, I plead with you, be reconciled. Und das heißt with God. Natürlich Versöhnung untereinander, wie Jesus das will. And that also means a reconciliation among each other, as Jesus wanted. Aber it. Das ist nicht die Realität oft. But that's not reality. Auch nicht in den Gemeinden damals. As so often, also not in the churches back then. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen Galater. If you want to, you could turn to Galatians. Kapitel 5. Chapter 5. Da heißt es im Vers 14. And there it says in verse 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. The entire law is summoned in a single command. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Love your neighbor as yourself. Wenn ihr beieinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr voneinander nicht verzehrt werdet. If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. Und der Paulus ist hier zynisch. And Paul is cynical in this sense. Wenn ihr so vorgeht, dann bitte tötet euch nicht gegenseitig. And he says, you know, if you're fighting, please don't kill each other. Und dann kommt der Heilige Geist ins Spiel. And then he says something about the Holy Spirit. Ich sage aber, wandelt im Geist. So I say, live by the Spirit. Und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. And you will not gratify the desires of the sinful nature. Und was ist die Lust des Fleisches? And what is the desire of the flesh or the sinful nature? Und das Erste, was uns einfällt, ist Unzucht. And the first thing that we think of is fornication. Immoralität. Or just immorality. Pornografie. A pornography. Das ist Unzucht. That means das same ist die Lust des Fleisches. Oh, that's the sinful nature. Aber der Paulus hat hier eine andere Liste. But the Apostle Paul has a different list here. Und er sagt Lust des Fleisches im Vers 19. And he goes on in verse 19. He says the acts of the sinful nature are. Ein bisschen weiter hinten Feindschaften. And then he talks about discord. Hader. Hatred, discord. Eifersucht, jealousy, Zornausbrüche, fits of rage, Zwistigkeiten, dissensions, Parteiungen, factions. Das ist das Fleisch. That's flesh. Das ist, was das Fleisch will. That's those things. The flesh wants those things. Das Fleisch sagt Auge um Auge und Zahn um Zahn. And the flesh says eye for an eye, tooth for a tooth. Wenn du mir deppert kommst, if you, you know, mess with me, dann komme ich dir auch deppert. Then I'll also mess with you. Wenn du mich anschießt, ich schieße zurück. And if you shoot at me, I'll shoot back. Wenn du mich übervorteilst, and if you try to trick me, ich lasse dich so nicht gehen. I won't let you get away with it. Und am besten, ich lege noch eine drauf. And the best thing is actually I'll add to it. Und das ist unser Fleisch, das will das. And that's our flesh, and that's what it wants. Und darum sind diese Filme so super zum Anschauen. And that's why certain movies are so great to watch. Wenn jemand wirklich Unrecht erfährt, because if somebody really endures injustice, und dann nimmt er echt so das Heft in die Hand, and then he like takes the sword, the knife, yeah. Und greift wirklich und killt Leute. And then he like attacks or strikes back and really kills people. Schießt die nieder, die Feinde. And yeah, kills his enemies. Und irgendwas in uns sagt, ja, das passt schon so. Ich meine. And something in us says, yeah, that was just, yeah, that's okay. Also meine Lieblingsszene in Braveheart. My favorite scene in the movie Braveheart. Also die Vorgeschichte ist die, dass vom Braveheart seine junge Frau getötet wird. So the story before that is this wife of Braveheart, she's killed. Also der schlitzt so die Kehle auf. So this guy slits her throat. Und der reitet so am Pferd. And now this Mel Gibson is riding on a horse. Coole lange Haare. He has a really cool long hair. Und so die Hände verschränkt am Rücken. And he has his hands behind his back. Das Ganze in Zeitlupe. And the whole thing is in slow motion. Und wir alle glauben, er gibt sich. And everybody thinks, of course, he's going to surrender now. Und dieser eine Knecht greift zum Pferd. And this one guy takes the horse at the reins. Und er holt, ich glaube, eine Keule oder so. And I think he holds this, he gets this und haut ihm mal eine drüber. Stick out and he like, yeah, slams this guy over the head. Und irgendwas geht so, yeah. And something inside of you goes, yeah. Und dann macht er den nächsten fertig. And then he kills the next guy. Und den nächsten. And the next guy. Und ganz am Schluss. And at the end. Nimmt er den Verantwortlichen. He takes this man who is responsible for the wife, death of his wife. Und man denkt sich, ja, ist jetzt nicht schön. And you think, oh, this is not going to be a nice. Aber hey. But it's eye for an eye, tooth for a tooth. Und er schlitzt ihn auf. And yeah, he slits his throat. Und irgendwas in uns. Sagt, das ist gut so. And something in us says, okay, that was good. Denn wir wollen Gerechtigkeit sehen. Because we want to see justice. Und wir wollen sie jetzt sehen. And we want to see justice now. Ich habe über den Jonah bis jetzt immer gelacht. I've always laughed about Jonah. Ich habe diese Geschichte immer gedacht, Gott, was ist mit dem Jonah eigentlich? And I've always said, like, God, what is with Jonah? Der spinnt. He's crazy. Der predigt tagelang. He preaches for days. Sie bekehren sich. And these people repent. Und dann ist er angefressen. And then he's pissed off. Anstatt dass er sich freut. He's not happy about it. Er sagt, Gott, ich habe gewusst, du bist so barmherzig. And he says, okay, God, I knew you would be merciful. Aber was ich sehen wollte, war eigentlich Feuer. But what I wanted to see was fire. Und wir als reifere Christen. And we as mature Christians, wir sagen, okay, ich werde mich nicht selber rächen. We say, okay, I'm not gonna take vengeance on my own. Römer 12. Romans 12. Räche dich nicht selber, gib Raum dem Zorn Gottes. Don't take vengeance, but give room to the wrath of God. Gott, bitte mach den fertig. And then you say, okay, God, you know. Ich mache es nicht selber, aber bitte. I'm not going to do it myself, but you do. Mach Gerechtigkeit just, hier, ja. Just, yeah, let justice lehr be. Den ein paar Lektionen. And teach him some der lessons. Soll nicht so davon kommen, he bitte. Shouldn't get away with this so easy. Und dann dämmert dir auf einmal. And then suddenly you have this thought. Was ist, wenn Gott barmherzig ist? What's the matter if God is merciful? Wenn der jetzt dieser Person über gnädig ist. And, or if he's gracious towards this person. Und etwas in dir geht. Ah, das will ich nicht. And then something in you says, that's not what I want. Ich will nicht, dass Gott gnädig ist. I don't want God to be. Denn die Person hat mir so weh getan. Because this person has hurt me so badly. Ich will, dass die zur Rechenschaft gezogen wird. I want this person to stand up to it for it. Und irgendwie müssen wir das auf die Reihe kriegen dann mit verschiedenen Versen. And somehow we have to reconcile this with certain verses. Was ist mit 1. Korinther 13? What's with 1 Corinthians 13? Die Liebe ist langmütig. The love is long suffering. Ist gütig. Kind. Sie lässt sich nicht erbittern. She doesn't get in anger. Wow. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Love doesn't get angry. Sie rechnet Böses nicht zu. She doesn't account for evil things. Was ist mit widersteht nicht dem Bösen? What's with the verse, don't resist evil? Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, if somebody hits you on your right cheek, dann halt ihm auch die linke, also die andere Wange hin. Then also hold your other cheek. Wenn jemand dich vor Gericht schleppt und deinen Mantel will, also dein Unterkleid will, if somebody drags you before court and wants your gown, dann gib ihm auch den Mantel. Then also give him your coat. Das erste, was ich mache, wenn mich jemand vor Gericht schleppt, ist the first thing is if somebody takes you before court, ich hole mir einen Rechtsanwalt. I get a lawyer. Liebe deinen Feind. Love your enemy. Bete für den, der dich verfolgt. Pray for those who persecute you. Wie wollen wir anhand dessen, was Jesus gelebt und gelehrt hat? How do we, according to what Jesus lived and taught, unsere Herzenshaltung und unsere Taten rechtfertigen? How do we want to justify our heart and the things that we do? Das ist unmöglich. It's impossible. Und die Dinge, die man erlebt und hört, denkt man sich, sind wir nicht Christen? And the things that you might hear or do, you think, well, aren't we Christians? Aber das Fleisch macht, was es will. But the flesh just does what it wants. Und Gott verlangt von uns etwas Unmögliches. And God asks something impossible from us. Und ich möchte dich heute fragen, and I want to ask you tonight, ob es in deinem Herzen Bitterkeit gibt. If there is bitterness in your heart. Ob es irgendetwas gibt mit jemandem, das unversöhnt ist. If there is something in your heart that has not been dealt with concerning another person. Ob Zorn ist in deinem Herzen. If there is anger in your heart. Vielleicht sogar Hass. Maybe even hatred. Wo du sagst, das kann ich nicht vergeben und das will ich nicht vergeben. Where you say, okay, I can't forgive this and I don't want to forgive this. Es kann sein, dein Vater vielleicht. Maybe it's your father. Vielleicht ist er schon tot. Maybe your father is dead already. He's died. Aber du hast ihm noch nicht vergeben. But you've still not forgiven him. Oder deiner Mutter. Or your mother. Deinen Geschwistern. Your siblings. Vielleicht dein Chef. Maybe it's your boss. Hat dich ungerecht behandelt. He's treated you unjustly. Bekommst nicht, was du verdienst. And you did not get what you deserved. Übergeht dich vielleicht. Maybe he, oder deine Kollegen behandeln dich schlecht. Or maybe your colleagues don't treat you the right way. Oder dein Mann. Or maybe your husband. Es müssen keine großen Verletzungen sein, aber es sind vielleicht kleine Dinge, die sich aufstauen. They don't have to be big hurts, but little ones that just add up. Und du merkst, die Liebe wird irgendwie weniger und kälter. And you just have the feeling that the love grows dim. Du hast Dinge, wo du denkst, das müsste jetzt eine Frau, die müsste zu dir kommen und sich entschuldigen. Maybe there's a thing you think, well, okay, my wife, she should come to me and apologize for also this. Also wenn sie sich entschuldigt und Buße tut und Treue zeigt, dann if she kann apologizes ich ihr vergeben. And repents and asks me for forgiveness, then I can forgive her. Der Heilige Geist kann uns und will uns offenbaren, was in unserem Herzen ist. And the Holy Spirit wants to show us what is in our heart. Aber Gott will das Unmögliche. But God wants the impossible. Als Jesus in diesem Haus war, as Jesus was in this house, da haben sie diesen Gelähmten vor ihn gebracht und runtergelassen durch das Dach. They brought this paralyzed person before him and they let him down through the roof. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. And Jesus says to this man, your sins are forgiven. So eine seltsame Aussage, wenn ein Gelähmter da liegt. It's a very strange thing to say if a paralyzed man is in front of you. Und die Pharisäer sagen so, whoa. And these Pharisees says, whoa, wait a minute. Nur Gott kann Sünden vergeben. It's only God who can forgive sins. Und Jesus sagt, was ist leichter? And Jesus says, okay, what's easier? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf und geh. To say, your sins are forgiven or to say, stand up and walk. Und das ist eine gute Frage. And that's a good question. Was ist leichter? Because what is easier to say? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, and I've come to the conclusion, wenn ich aus eigener Kraft vergeben oder heilen könnte, if I could from my own strength heal or forgive sins, dann wäre heilen leichter. Then probably to heal would be the easier thing to do. Denn wirklich zu vergeben, wenn man aufs Tiefste verletzt wurde, because to forgive something if you've been hurt, ist schwerer. to the core, that's very hard to do. Aber das Schöne dran ist, but the beautiful thing in this is, dass beides unmöglich ist. That both things are impossible. Ich kann weder heilen noch vergeben. For me, I mean, I cannot heal and I cannot forgive. Nur Gott kann vergeben. Only God can forgive. Das Fleisch ist, kann nicht vergeben. The flesh cannot forgive. Vergebung ist genauso übernatürlich wie Heilung. Forgiveness is something supernatural as is a healing. Das kann nur Gott in uns. It's something that only God can do in us. Und wir hängen Bedingungen dran. And we always put certain conditions. Also wenn die Person zu mir kommt und wirklich um Vergebung bittet, okay. And if this person comes to me and really wants forgiveness, then I can do it. Ich finde das in der Bibel nicht. But that's not what it says in the Bible. Ich könnte sagen, okay, die Person, also Jesus hat am Kreuz gebetet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus prayed on the cross, forgive them for they don't know what they're doing. Und es ist wahr. And it's true. So vieles passiert, das wirklich übernatürlich ist. So many things happen that are supernatural. Wo man sich echt denken muss, da spricht jetzt nicht diese Person. Where you say, okay, this is not this person speaking so now. So wie Jesus sagt zum Petrus, Satan, geh hinter mich. Where Jesus also says to Peter, Satan, get behind me. Wir tun so viele Dinge, wo wir wirklich nicht einmal wissen, was wir tun. We do so many things that we really don't really know what we're doing. Aber das betet der Stephanus nicht. But Stephen doesn't pray this way. Er sagt nur, als er gesteinigt wird, he says when he's being stoned, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Lord, don't hold them accountable for this sin. Also, ich werde jetzt getötet von jemandem. So, the situation is, I'm being killed by somebody. Und ich habe right so now. Viel Liebe für den, dass ich sage, Herr, rechne ihm diese Sünde nicht zu. And I have so much love for these people that I say, don't hold them accountable for this. Ist es eine Floskel? Is that something that's just easily said? Das glaube ich nicht. I don't think so. Denn es heißt, er war mit dem Heiligen Geist gefüllt. Because it says in that paragraph that he was filled with the Holy Spirit. Das kann nur Gott. That's something that only God can do. Und Gott sagt, wir sollen von Herzen vergeben. And God says we should forgive from our heart. Matthäus 18, 35. And that's in Matthew 18, verse 38. Und wir lehren unsere Kinder oft, so eine kleine Show abzuziehen. And we teach our children to put on a little show. Die streiten miteinander. So two kids might be fighting. Vielleicht prügeln sie sich. Maybe they're like really getting at each other. Und man geht, jetzt geh und entschuldige dich. And then you say, okay, now go and apologize. Und das Kind denkt sich, eigentlich will ich ihm noch eine reinhauen. And the child thinks, okay, actually I want to go and you know punch him again. Aber damit die Eltern endlich eine Ruhe geben. But okay, so to get these off my back. Entschuldigung. So I'm sorry. Es ist ein Theaterstück. And that's like a theatrical play. Eine Inszenierung. Yeah. Aber das ist nicht von Herzen, es ist keine Einsicht da. It's not from the heart. Es ist keine Reue da. There's no insight into the whole thing. There's no repentance. Das bringt überhaupt nichts. And it doesn't do anything. Und Gott sagt, du sollst von Herzen vergeben. Because God says you should forgive from your heart. Die Frage ist, wie? But the question is, how do I do it? Und Jesus lehrt uns das. And Jesus teaches us these things. Und das finden wir in Matthäus 18 auch. And you can find this in Matthew chapter 18. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. And it's the parable of the unjust slave servant. Genau, da ist dieser König. And there's this king. Und ein Knecht schuldet ihm eine gewaltige Summe. And there's this other person who or and this servant owes him a lot of money. Also das sind ungefähr 6 Milliarden Euro, wenn ich mich nicht irre. That's a lot. Das ist viel. Na okay, sagen wir 6 Millionen. Okay, let's say 6 million euros. Ja, 100.000 Talente jedenfalls. Okay. So 100.000 talents back und then. Und ein Talent ist ein Tageslohn. And one talent meant one day's wages. Und ihr könnt sich das selber ausrechnen. And you can figure it out by yourselves. Und auf jeden Fall, es ist unmöglich. So it's impossible to pay back. Das kann er nie zurückzahlen. He can never give it back to this nicht king. Nicht in 30 Leben. Not in 30 lifetimes. Das ist einfach zu viel. It's just too much money. Und er fleht und sagt, bitte vergib mir, und er vergibt ihm. And also really er lässt ihm pleads das. And says, you know, let this go and he forgives his what he owes him. Und dann kommt der Bruder und sagt, bitte gib mir das. And then there comes another person. Der schuldet ihm 3 Monatsgehälter. And this other person owes this servant 3 months' wages. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. And he does not cancel his debt, he puts him into prison. Und du bleibst da so lange drinnen, bis du das bezahlt hast. And he says, you're going to stay in this prison until I have my money. Ich will Gerechtigkeit. I want justice. Ich will jetzt mein Geld. I want my money now. Und der König sagt, was ist mit du? And the king says, like, what's with you? Ich habe dir so viel vergeben. I have cancelled so much. Das hättest du einfach weitergeben sollen. You should have passed this on. Und das lehrt uns etwas. And we can learn something from this. Das lehrt uns, dass Gott dir bereits mehr vergeben hat, als du jemals vergeben wirst müssen. We can learn from this that God has forgiven you more than you will ever have to forgive in your life. Und dass du eigentlich kein Recht hast, Vergebung vorzuenthalten. And that you don't have the right to withhold forgiveness. Und du hast kein Recht, wenn dich jemand um Vergebung bittet, das nicht anzunehmen. And you also have no right to withhold forgiveness if somebody asks you for forgiveness. Die Bibel sagt, wir alle ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. And the Bible says we all fall short of the glory of God that we should have. Total. Totally. Wie selbstgerecht sind wir, dass wir glauben, ich muss dem jetzt seine Schuld vorhalten? How self-righteous are we that we have to set before this other person how much he owes? Wie schnell vergesse ich, was Gott mir vergeben hat? How fast are we to forget what God has forgiven us? Die Bibel macht keine Unterscheidung zwischen der Größe oder der Schwere der Sünde. And the Bible doesn't make a distinction between the graveness or how big the sin was. Ich kann nicht sagen, das ist, weißt, ich meine. Okay, ich habe jetzt echt keine Ahnung, aber weißt du, wie groß das ist, was mir widerfahren ist? And somebody might say, okay, you know, I don't know if you really know how bad that was that happened to me. Wahrscheinlich sind hier einige Personen, wo ich mir wirklich nicht vorstellen kann, was für ein Unrecht du erlitten hast. And probably there are persons in this room where I cannot imagine how much injustice has happened to you. Aber es kommt aufs Gleiche raus, nur Gott kann vergeben. But it all comes out to the same thing, only God can forgive. Und er will dieses Gebot in dir aufrichten. And he wants to establish this commandment in you. Und er sagt, werde Teilhaber meiner Natur. And he says, become a partaker of my nature. Jesus sagt, liebe deinen Feind. Jesus says, love your enemy. Bete für die, die dich verfolgen. Pray for those who persecute you. Und dann heißt es, damit du ein Sohn oder eine Tochter deines Vaters wirst. And the verse goes on, so that you might be a son or a son or a daughter of your heavenly father. Wenn du das tust, dann bist du ein Sohn oder eine Tochter, weil dann bist du wie ich. And he says, if you do that, then you're going to be a son or a daughter because you are going to be like me. Das ist meine Natur. This is my nature in you. Du bist dann Teilhaber meiner Natur. And you are a partaker of my nature. Und das meint nicht, dass ich Sünden übergehen soll. And that doesn't mean that I have to overlook sin. Oder verdrängen soll. Or push it aside. Oder dass ich mich nicht abgrenzen darf. Or that I'm not allowed to draw a line, you know, to protect myself. Im Gegenteil, myself. Ich glaube, wir sind oft so verwirrt. And I think so often we are totally confused about this. Wir sollen die Sünde beim Namen nennen. We should give name the sin a name. Und sagen, dass du mir Unrecht getan, dass du mich verletzt. And tell the other person, you know, this is where you really done me injustice. Aber wenn die Person keine Einsicht hat, but if the person does not see it that way, und keine Reue, and does not repent, sagt die Bibel, vergib ihm. Then the Bible says, forgive him anyway. Habt Frieden mit allen Menschen, sofern es an euch, sofern es euch möglich ist. It says, have peace with all people, if possible. Es ist leicht, ideale Menschen zu lieben. It's very easy to love ideal people. Jesus sagt, Kunststück. And Jesus says, that's not a big thing. Das machen die Heiden auch. The heathens do the same thing. Die lieben auch die, sie lieben. They love those who love them. Aber ihr sollt eure Feinde lieben. But you should love your enemies. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen uns? And so where's the difference? Und den Menschen, die Gott nicht kennen. Between us and people who do not know God. Es ist so leicht, eine ideale Gemeinde zu lieben. It's very easy to love a perfect church. Wenn wir alle zwei Flügel hätten, if we all had two wings, wir wären immer so liebevoll, and we would all be very loving, und würden einander nie Unrecht tun, and would never do anything wrong to each other. Und Gott sagt, du sollst die echte Gemeinde lieben. But God says, you know, you should love the real church, die reale Gemeinde, the real church. Yeah. Ich möchte zum Schluss mit euch Epheser 4 lesen. I'd like to read to close Ephesians chapter 4, Vers 26. Verse 26. Zürnet und sündigt dabei nicht. And it says here, in anger, do not sin. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Do not let the sun go down while you are still angry. Und gebt dem Teufel keinen Raum. And do not give the devil a foothold. Zu zürnen und zornig zu sein ist okay. To be angry, that's okay. Er sagt, die Sonne soll nicht drüber untergehen. He just says, you know, don't let the sun go down over it. Schiebt es nicht auf. Don't, you know, push this out or, yeah. Denn das wird dem Teufel Raum geben. Because this will give the devil a foothold. Und dann wird Bitterkeit entstehen. And then there's gonna spring up bitterness. Und das Ende ist der Tod. And the end of bitterness is death. Und darum heißt es dann im Vers 31. And that's why it says in verse 31. Nein, eigentlich im Vers 30 wieder die Rede vom Heiligen Geist. In verse 30 it talks about the Holy Spirit again. Und betrübt nicht den Heiligen Geist and Gottes. And do not grieve the Holy Spirit of God. Mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. With whom you were sealed for the day of redemption. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Seid aber einander zueinander gütig, be kind, mitleidig and compassionate, und vergebt einander, forgiving each other, so wie Gott in Christus euch vergeben hat, just as in Christ God forgave you. Um es ganz praktisch zu machen, to make it very practical, ich habe das in einem Buch gelesen und ich finde das sehr weise. And I read this in a book and I think it's pretty wise. Das kann man jetzt auf Ehepaare anwenden oder auf jeden. Maybe you can apply this to partnership relationships or to anybody. Schreib eine Liste auf mit allem, was dein Mann oder deine Frau tun sollte, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. And it says, you know, make a list of all the things that your spouse should do so that things are right again between you two. Damit du sie wieder lieben kannst. All the things that the other person has to do that you can love the person again. Und dann zerreiß die Liste. And then just tear up that list. Und lass die Person frei. And let the person go. Und du wirst sehen, wie Liebe entsteht. And you will see how love springs up by itself. Das kann auch Gott gegenüber sein. And that can also be towards God. Gott tut nicht immer, was wir wollen, oder? God doesn't always do what we want, isn't it? Und das sind viele kleine Enttäuschungen. And there are a lot of small disappointments. Und irgendwann merkt man, das Herz ist irgendwie stumpf oder hart ihm gegenüber geworden. And then at some point you realize the heart is somehow hardened towards him. Dann sagt Gott, das hat mich verletzt, da bin ich enttäuscht, da. And also then you can write down, you know, for God, these things have hurt me. Aber ich lasse los. But I'll let them go. Ich lasse dich Gott sein. I'll let you be God. Mach du, was du für richtig hältst. Just you do what you think is right. Einander loslassen. To set each other free. Dann kann der Heilige Geist fließen. And then the Holy Spirit can flow. Und wir haben das in der Früh gemacht heute. And we did this in the morning service. Und es war sehr gut, glaube ich. And I think it was a good thing. Wir haben uns so in Dreiergruppen, Vierergruppen zusammengesetzt. And we got together in groups of three or four. Wir haben miteinander gebetet. And we prayed with each other. Und es ist dir überlassen, was du sagst, wofür du betest, ob du betest. And it's up to everyone if you want to pray, what you want to pray about or share. Aber wenn der Geist Gottes zu dir spricht, but if the Holy Spirit speaks to you, dann mach's fest. Then you know, give it a name. Das ist die Situation, Gott, und ich kann's nicht. This is the situation, Lord, and I just can't do it by myself. Ich hol dich jetzt rein. Ich will, dass du da reinkommst. I want you to come in here. Und wenn ich nicht vergeben kann, dann machst du, Herr. And if I can't forgive, Lord, then please you forgive through me. Ja, vielleicht könnten wir das jetzt auch machen. Maybe we could also do this. Und ich werde dann zum Abschluss nochmal beten. And at the end, I'll close in a prayer, with a prayer. Okay. Ja, wir laden dich ein. Lord, we invite you. Unsere Gebete steigen auf zu dir wie ein Weihrauch. And our praises raise to you like smoke. Vor deinen Thron. Before your throne. Und kein Wort geht verloren. And not a word is lost. Dein Heiliger Geist vertritt unser Seufzen. The Holy Spirit speaks out what we sigh. Wir laden dich ein, Herr, in all diese Situationen in unserem Leben. And we invite you into all these situations in our life. Wo wir Menschen nicht wirklich in die Augen sehen können. Where we can't look another person into the eyes. Keine Freiheit da ist. Where there's no freedom. Wir laden dich ein. And we invite you. Gib uns Mut, Herr. That you give us courage. Und gib uns Demut. And that you give us humility. Wollen werden wie du bist, Jesus. Because we want to be like you, Jesus. Einander höher achten als uns selber. Think of the other person higher than ourselves. Einander mehr lieben als uns selber. Love the other person more than myself. Richte dein Gebot auf, Herr. And please establish your commandments. Vor allem, dass wir dich lieben mit ganzer Kraft und Seele. That we love you with all our strength, with all our heart. Mit ganzem Herzen. With all our soul. Du bist König in unserem Leben. You are the king in our life. Wir werden dich bald sehen. And we will see you soon. Ja, wir wollen nicht, dass irgendwas zwischen uns steht. We don't want anything to stand between you and us. Wir wollen rein sein, Herr. We want to be pure. Wir wollen in deinen Wegen wandeln. Walk in your ways. Weder zur rechten noch zur linken abweichen. Move to the left or to the right. Danke, dass du schon am Wirken bist. Thank you that you are working already. Ja. Danke, Jesus. Thank you, Jesus.